Jeder macht mit, jeder hält Schritt. Jeder macht mit, denn es gibt so viel. Und ich denke mir, wie widerlich, wenn ich mir mein Essen aus der Mülltonne am Rewe hol. Es ist ein bisschen Blumenkohl und der ist sogar noch frisch. Und der kommt sicherlich noch auf den Tisch. Und der ist schon wieder mal in Plastik eingepackt. Und ich finde es ekelhaft. Jetzt kommst du hier mit deinen coolen Schuhen an. Ich seh's ja schon von Weitem an. Du hast echt die Mode für dich gepachtet. Du bist ein vornehmer Mann. Du hast schöne Haare aus deiner Sicht. Ich finde Dreads eigentlich so an für dich auch okay. Aber naja, da steht irgendwie kein vierblättriger Klee. Aber er strahlt so und macht die Menschen froh. Aber im Endeffekt macht er es anderswo. Damit schlechter, denn er kauft billig Schuhe, die darauf getrimmt sind. Und das stimmt in fast 90% der Fälle. Ihr seid doch auch nicht mehr als Verkehrsunfälle. Kommst hier einfach reingeplatzt mit deinem Wortschatz, hältst dich für besser. Ich komm von einem Bolzplatz, hä? Nee, nicht wirklich, ich hab nie Fußball gespielt. Bin eher so mit dem Ziel losgegangen, bisschen Basketball zu spielen oder andere Leute zu mobben oder irgendwas. Aber ey, ich war eigentlich immer nur besoffen. Bin barfuß gelaufen, nee, auf Socken. Die kann Mutter stoppen. Ich hab nur mich faul auf die Couch gelegt und war nicht am Zocken, hatte kein PC. Es war okay, aber ab und zu mal dreht man halt am Rad. Amy, nee, oder so. Wieder. Dass ich das überhaupt jetzt schon angesprochen hat, war zu viel. Ja, es geht mir auch gesagt, denn mein Ziel ist es, mich selbst zu schätzen ohne dich. Überhaupt zu sehen aus meiner Sicht. Ich brauche keine Augen, die mir reflektieren, was wir sind und was wir werden. Ich weiß nicht, wir laufen in der Herde und sind noch nicht mal wirklich bereit zu sterben. Und wenn, dann doch, sind wir's oder nicht? Ich frage es mich an für dich jeden Tag. Aber wenn ich mal nicht klar, ist die Welt dann wunderbar? Ja, so. Ich kann das so sehen, aber ich würde mich lieber manchmal als einen Toten sehen. Das heißt nicht, dass ich direkt jetzt von der Klippe springe. Ich weiß nur genau, dass diese Kippe in meiner Lunge landet und mich auch dahin bringt. Aber es ist nicht unbedingt diese Zigarette. Es passiert doch sowieso, du wurdest geboren mit diesem Geschenk. Also lenk mal nicht deine Gedanken in diese Richtung. Du kannst sie eh nicht über. Listen diese Dichtung und deswegen ist es halt wie ein Riss in deinem Leben und aus ist der Beschiss und jetzt sind 1 Milliarde Jahre vergangen und ja, deine Kunst ist nicht mehr in der besten Abteilung, kann man nicht kaufen, nichts gibt mehr, keine Stange, keine Wange, denn es gibt keinen Menschen mehr mit einer Zahnspange, der sich schön machen muss, aber es gibt auch noch nichts. Du warst nur die Vorstellung und alles ist auf einmal weg. Du dachtest erst, dein Leben wäre ausgelöscht, aber mit dir stirbt eine ganze Welt. Das ist die Welt, die du siehst jeden Tag. Ich kenne nur das, was ich sehe. Und ich trage auch die Dinge, die ich sehe. Warum sollte ich denn was anderes sehen, als ich das sehe? Ich verstehe es nicht. Nehme es mir, jemand anderes sieht was anderes und ich denke mir gar nichts dabei. Trampel ihn dreimal auf die Füße, denke mir wieder. Ja, ist eigentlich ein ganz lieber, er lässt das hinten rum, mach ich auf. Blablabla. Ja, und dann hau ich noch weiter so einen Scheiß und ich weiß genau, es weiß und jeden von uns. Ja, das tun wir natürlich, treten wir um uns auszudrücken und wollen es dann auch gut ausschmücken, indem wir sagen, dass wir jemanden, ja, heutzutage, mal sag ich es nicht, ich mag dich an für sich, mag ich dich nicht, mag ich dich doch, mag ich mich, mag ich das Angesicht oder ist es nur ein Zeitvertreib, wenn man dir bleibt? Gute Frage. Frage, oder was erwarte ich denn schon wieder hier in diesen Tagen? Jede Tat ist schon wieder mir, was hier dargestellt. Ich weiß nicht, was es sein könnte. Warum mache ich überhaupt Rap? Nein. Halt's Maul. Weil ich mich schäme dann auf einmal. Wie kann man denn überhaupt mit so einer Meinung da stehen dann? Sehr fragwürdig alles. Ich bin so ein Widerspruch. Ja, neue Welt an sich, die ich wieder in Teile. Gehauen ab, das hier ist ein Steinbruch. Du wärst volles Tier wie ein Vakuum. Ich schmeiß den Rahmen und es ist doch egal. Doch was du willst, das ist doch egal. Was bist du wert ohne deine Sicht? Was bist du wert? Wie das Schwert sticht sich selbst, damit es ein Ende hat. Wer keine Hände hat und keinen Gedanken, kann auch nicht mehr im Grabloch landen, aber auch nicht die Liebe erfahren. Warum will ich denn überhaupt die Liebe? Wir waren mal zusammen, wir haben miteinander gepumpt, aber im Endeffekt haben wir nur unsere Zeit verbunden. Oder nicht? War es schön? So an für sich? Ja. Denkt man manchmal gern, ich denke nur an die schönen Momente, aber dann geht es mir schlechter, als wenn ich an die schlechten denke. Ja, und dann lenke ich meine bewussten Gedanken auf irgendwelche nicht verwandte, das wäre ja schon fast Inzest, aber irgendwelche anderen. Hauptsache kein Abszess, weil ich bin auch oberflächlich, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, was will ich mit so einem schwarzen Schwein denn? Ja, aber meistens kommen die Hübschen ja gar nicht klar, also komme ich auch nicht klar, weil die anderen ja auch nicht klar sind und die Hässlichen sind nur klar, weil sie hässlich sind. Also wären sie anders, wenn sie anders wären, anders aussehen würden und dann würden sie vielleicht auch so uns beehren und zwar im Büro sitzen. Wo diese Frage, hier ist richtig gelb, ja wie der Schein am Himmel. Am Horizont ist und er ist golden, schwarz und rot und du bist rot. Du putzt mit den schwarzen deinen Händen in den Loch. Greif, greif und atme dann noch. Zieh den kleinen Grundbrocken noch tiefer in die Höhe hinein. Den kleinen Stein, den du hast gefunden, nimm. Und er hat ihn fest im Munde. Nach einer Stunde hat man ihn rausgebrochen. Und es ist nichts passiert, es hat keinen gekümmert. Aber man hat sich um das Gold gekümmert. Man hat ihm quasi den Zahn gezogen, den er noch hatte. Diese gelb-gelbe Drecksplatte ist auch ein Schwarze. Der hat dann kleine Kinder als Hand und wir bezahlen seine Hand und seine Hand eben die bezahlt von jedem Mann. Und deswegen jeder, der teilhaben kann, hat Teil. Und mit jedem Teil macht man natürlich mit, wenn man es macht. Manchmal mache ich Texte und rap über mich selbst und der andere hat sich direkt die Frage gestellt. Es geht doch eigentlich gar nicht so aggressiv, was ich hier mache. Und doch, Tatsache, ich komme mir dazu noch davor. Ich nehme mich zurück und boah, was für ein Arbeitstag, ich kacke gerade den Morgen aus. Ja, es war noch ein bisschen da. Von dem letzten Stückchen Pizza. Und ich war wieder im Film von gestern. Zumindest wollte ich nicht weiter drüber lästern den Arbeitstag. So zu sehen ist das Problem und konnte nicht mehr stehen in der Sicht der anderen. Aber für mich war es gerade gegangen. Ich brauche keine Stangen mehr sagen, dass ich meinen Rücken habe zu tragen. Ich kann nicht morgen im Büro aufstehen. Zumindest habe ich danach ein paar Jahren ein Problem. Ich habe nie lange am Stangen. Stück so komisch geschuftet. Ich schufte, wenn ich essen will. In letzter Sekunde komme ich dann aus dem Loch raus und wenn es sein muss, dann kill ich dich auch. Das ist ernst gemeint.